Schweißperlen besäte Stirn zu bieten? Ja, was ist das Problem? Du kaufst ja das Bier wieder bei den Kapitalisten, ne? Also alles richtig ist es eigentlich alles nicht. Das heißt, man müsste sein Bier selber anbauen, um sich diesen, um sich den selber Zwängen des Systems zu entziehen. Selber brauen. Selber brauen. Andererseits an die Zutaten und die Brauereimaschinen kommt man ja wahrscheinlich, oder man enteignet irgendwo. Ein bisschen Schultheiß enteignen. Ja, mach's mal, versuch's mal. Warte, ein Schultheiß enteignen? Mhm. Na, muss doch, das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Ich meine, ihr könnt mir vorstellen, dass es ja doch relativ viele Interessenten gäbe. Ja, dann sollen die da alle reinmarschieren. Ne? Ja, ist ja zum Beispiel leichter, als sagen wir mal eine Zeitung zu enteignen. Wer hat schon ein Interesse an Zeitungen? Und klappt alles nicht so. Klappt nicht? Klappt alles nicht. Ah. Und wenn du jetzt Bier trinkst, dann neigst du dann auch dazu, also so ein bisschen Strategien zu entwickeln? Ja, manchmal so die Strategien, bis man umkippt, ne? Oder wann kippt man um? Ach, das ist ja dann aber doch sehr selbstbezüglich. Ja, das ist dann so die Strategie. Also erwähnen ja, dass du jetzt, sagen wir mal, mit dem Finger in so eine Bierpfütze, dem Finger in so eine Bierpfütze tauchst und, sagen wir mal, eine kurze Skizze zur Überwindung des Systems hinlegst auf den Tisch. Nee. Und die dann möglicherweise auch die Lösung aller Probleme eigentlich enthält, nur unglücklicherweise dann vom Kellner wieder abgewischt wird. Ja, und am nächsten Morgen weiß man dann nicht mehr so genau. Beim Bier nicht. Auch man vergisst so manche Sachen. Ah ja, vergessen hilft ja einem, da hilft ja dann doch auch, sich mit den Mängeln des Systems abzufinden. Genau. Ja. So hat sich praktisch der Kreis wieder geschlossen. Ja. Also ein zirkuläres Gespräch. Vergessen eher eine konterrevolutionäre Tugend. So ungefähr. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich habe zu danken. Bleib schön versatil. Tschüss. Ich will mir auch Mühe geben. Tschüss. Hi, wer bist denn du da? Hallo. Hallo. Ey, wieder eine Frau. Nee. Ach Gott. Nee? Nein. Was denn dann? Ja, ein männliches Wesen. Ein männliches Wesen? Sind wir denn da ganz sicher? Ja. Wollen wir nicht nochmal einen verwissernden Blick nach unten werfen? Nee, da brauchst du gar nicht nachgucken. Da brauchst du gar nicht nachgucken? Nein. Bist du dir ganz sicher? Nee, ich bin mir ganz sicher. Na gut. Für welchen Vorsilbenmut hast du dich denn entschieden? Für den Übermut. Für den Übermut? Na, ob das noch was wird mit dem Übermut? Wie soll der Übermut denn aussehen, indem du hier grobe Schimpfworte über den Sender sagst? Was für komische Worte? Nicht komische, sondern grobe Schimpfworte. Hab ich gar nicht gesagt. Nee, ich frag dich ja, ob du jetzt vorhast, möglicherweise grobe Schimpfworte hier über den Sender zu sagen. Wie zum Beispiel, da dachte ich schon, wa? Hallo, bist du putt? Sind die Eltern ins Konzert gegangen? Ja. Das ist natürlich blöde. Ja. Ich bin nicht dein Vati. Weiß ich ja. Bist du dir da ganz sicher, dass du das weißt? Natürlich bin ich mir sicher. Ja? Ja. Ich kann jetzt nicht die Verantwortung für dich übernehmen. Dann brauchst du ja auch. Ich kann mich nicht um deinen weiteren Lebensweg kümmern. Ja, ich bin auch recht. Um deine unglückliche, zerbrochene Kindheit. Um all die Schwierigkeiten, die du in deinem Größerwerden in diesen letzten, sagen wir mal, 11 Jahren deines Lebens hattest und in den noch verbleibenden 40, 50 Jahren. Darum kann ich mich leider nicht kümmern. Ich würde es gerne machen, du kannst es wissen. Ich bin im Grunde jemand, der von der Mentalität her eher kinderreich ist, der dazu neigt, wenn er eine Katze hat, dann aber 28. Und im Grunde kämst du mir in meiner Sammlung gerade recht. Nur im Moment passt es leider. Dann würde ich dich jetzt doch gerne bitten, ins Bett zu gehen, in die Haier, die Decke über den Kopf zu ziehen und was Schönes zu träumen. Vielleicht sogar vom Onkel im Radio. Tschüss, mein Süßer. So, was machen wir jetzt? Jetzt könnten wir eigentlich, oh ja, toll, jetzt machen wir das Expertengespräch, dann hab ich gleich, kann ich hier ein bisschen rumlungern, das wird ungefähr 10 Minuten dauern und danach telefonieren wir weiter unter dieser Nummer. Two, dry eyes, four, post, damn. Feru, 70, ein, und herzig, ein, sein, zu. Herzlich willkommen, Stefan Schwarz, freut mich ja, dich wieder hier sitzen zu sehen. Schönen guten Abend. Warum zögerst du deine Antwort immer so raus? Damit er was zu köttern hat. Thema der heutigen Sendung ist eigentlich das Mutklavier. Welche Tasten wer geneigt ist anzuschlagen? Unmut, Übermut, Anmut, Armut, Wermut, Wehmut. All diese Formen. Ich habe dich heute hier eingeladen, weil ich vom Gespräch mit dir doch einen Aufschluss über dieses weit gefächerte, über, man könnte fast über diesen von einem Themensextanten sprechen, erwarte. Hm. Ja, obwohl das Thema natürlich sehr weit gefächert ist, muss man natürlich auch anmerken, dass die Wissenschaft, die zur Erklärung des Mutklaviers beitragen könnte, zuvörderst beitragen könnte, das ist die Etymologie. Stimmt. Ja. Insofern hoffe ich mir jetzt doch einen etymologischen Aufschluss, was den Großraummut betrifft. Ja, aber ich muss natürlich im selben Atemzug auch, oder nicht im selben Atemzug, denn ich habe zwischendurch dreimal geatmet, also muss ich natürlich nach dem vierten Atemzug sagen, dass die Etymologie als die Wissenschaft, die dort beitragen könnte, das Mutklavier in seiner ganzen Bandbreite zu erklären, natürlich in den Kinderschuhen noch steckt oder eigentlich... In seiner wohltemperierten Stimmung könnte man sagen. Kann man gar nicht sagen, dass in den Kinderschuhen, sondern eigentlich geht die Etymologie, was den Mutbegriff betrifft, sowohl Anmut, Wehmut, Wermut, Übermut, Armut, Almut, Hartmut gibt's ja. Eben... steckt die Etymologie in den Kinderschuhen, oder eigentlich geht sie barfuß. Das heißt, es gibt du kannst kein, dazu jetzt gar nichts sagen. Es gibt eigentlich keine gesicherten Erkenntnisse zum Mutbegriff, zur Entstehung des Wortstammes Mut, ja, von dem mich, ja die verschiedenen Ableitungen... Lass vermuten, es gibt überhaupt keine, also es gibt nicht mal ungesicherte Erkenntnisse, nehme ich an. Nein, auch keine ungesicherten. Es gibt erste Näherungen an... Silbenformationen, die dem Wortstamme Mut nahe kommen. So würde ich es mal ganz ausgewogen und mit meinem Rechtsanwalt abgesprochen formulieren. Zum Beispiel Mus, Mul, ja, Mun. Gar nicht. Ich würde es einfach nur Mu sagen. Mu. Also wir sind erst beim Mu, doch dazu später. Ja. Wer bin ich? Später. Wer bist du? Wer bin ich? Ich bin natürlich eine Koryphäe in der Etymologie, Kraft meiner Stellung als Bildredakteur bei der Wortzeitung, bei der Superwort. Superwort ist die große Boulevardzeitung der Etymologen in Deutschland. Ja, und auch der Altphilologen. Der Altphilologen, überhaupt der Leute, die sich mit Sprache gerne ja. oder professionell beschäftigen. Mhm. Und die Wortzeitung, die Superwort, hat... einen eigenen Wochenendteil, das ist die Etymologenpraline. Werden ja die meisten, werden ja auch das finno-ugrische Kreuzworträtsel schätzen. Ja, ja. Das ich glaube, am Wochenende wird die ja am häufigsten gekauft, die Superwort. Ja. Oft nur wegen der Etymologenpraline. Naja, es gibt ja natürlich, also es gibt schon knifflige Sachen bei diesem finno-ugrischen Kreuzworträtsel. Die wenigsten werden wissen, dass Mülltonne Huladek heißt auf finno-ugrisch. Was man nun gerade nicht annehmen würde, heißt aber Huladek. Huladek. Huladek, ja. Das ist interessant. Aber das war jetzt ein kleiner Nebenzweig. Ja, tatsächlich bin ich Bildredakteur und damit natürlich... Also du bist von daher stärker geneigt, jetzt über Etymologie zu reden. Ja, also wie gesagt, die Etymologenpraline, die ich bildmäßig betreue, also textmäßig nicht, sondern bildmäßig, weil Leute, die sich den ganzen Tag über mit Texten beschäftigen, haben natürlich am Wochenende in der Etymologenpraline, wenn sie aufschlagen, wenig Lust auf Texte. Ja. Ich möchte es sogar so sagen, wenig Lust auf alles, was mit Text zu tun hat. Mhm. Unter anderem auch wenig Lust auf Textilien. Ja. Und deswegen haben wir dort Bilder, in denen wir versuchen, weitgehend auf Textilien zu verzichten, um Leute, also Textforscher, ja. nicht nur am Wochenende mit Texten oder Textilien ja. oder Texturen. Und bevorzugte Abbildungsobjekte sind dann aber schon Koryphäen der etymologischen Forschung. Das ja? sind... Altphilologen im G-Strings. Ja, aber auch junge Assistentinnen bei Ausgrabungen, die von der ägyptischen Sonne ins Schwitzen gebracht, doch versuchen, die Körperverdunstung auf das Optimalste in Gang zu bringen. Ja. Um das mal so zu formulieren. Stefan Schwarz, vielleicht könnten wir jetzt doch vielleicht das allzu Persönliche rauslassen. Ja. Sondern, ich meine, das ist vielleicht jetzt noch nicht deutlich geworden. Tatsächlich gibt es viele Boulevardthemen für die Etymologen. Also, ein Stichwort Laoze. Ja. Viele kennen ihn ja. Klar. Laoze, immer auf die Schnauze. Ja, der berühmte chinesische Fußballspieler. Laoze, immer auf die Schnauze. Der hat ein Buch geschrieben, das Tao Te Ching. Hau rein das Ding, heißt das auf Deutsch. Ja. Und das ist eigentlich ziemlich bekannt für Leute, die sich so ein bisschen mit China, nicht vielleicht so sehr mit Fußball, aber mit China beschäftigen. Und, so. Ja. Und Laoze hat einen Bruder, der sich mit... der sich nicht so sehr mit Fußball beschäftigt hat, sondern eher mit philosophischen Fragen, Themen und so weiter, auch mit Etymologie. und der sich vor allem in der Vokalforschung sehr verdient gemacht hat. Von ihm stammt ja das geflügelte Wort, Vokale sind es auch ein Weg. Ja. Und der hat ein Buch geschrieben, Umlaute hieß er übrigens, Umlaute. Ja. Und der hat das Buch geschrieben, Ei, Ei, Ei. Ja, dessen Entzifferung aber immer noch... Steht noch aus. Ja. Ja, aber es sind doch Aufschlüsse zu vermuten. Ja, aber man muss natürlich sagen, die etymologische Forschung zählt nicht nach Jahren, sondern zählt nach Jahrzehnten. Ja. Ja. Ich will jetzt mal zurückkommen auf die Forschung am Begriff, am Wortstamm Mut. Mhm. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, was für langwierige Prozesse teilweise erforderlich sind, um ganz ungesicherte, ganz vage zu erkennen, ganz vage Erkenntnisse zu erzielen. Wenn es irgendwie langweilt und so, dann kann ich auch schnell erzählen. Ja, langweilt. Ja. Ja. Gut, also ja. es wurde Anfang der 40er Jahre. Schön, wenn so ein Gespräch mal eher bedächter daherkommt, oder? Anfang der 40er Jahre wurde ein Papyrus in Ägypten gefunden. Es wurde nicht gefunden, sondern es wurde einem ägyptischen Arbeiter, der mit den Grabungen beschäftigt war, aus den Händen gerissen, der sich gerade aus dem Papyrus ein Papyrussi drehen wollte. Hm. Und weil man erkannt hat, darauf sind Hieroglyphen offensichtlich niedergeschrieben und man hat sich an die Entzifferung dieser Hieroglyphen gemacht. Mhm. Und also ich bin ein eifriger Leser des Superwortes. Diese Entzifferung dieses schmalen Hieroglyphenschnipsels führt er doch zu einer, man kann sagen, kopernikanischen Wende in der Ägyptologie, ja? Nein. Die Entzifferung führte zu gar nichts. Es wurden 10 Jahre und viel Forschungsarbeit wurde verbraucht, weil man feststellte, dass auf diesem Papyrus überhaupt keine Ziffern sind. Dann hätte doch in der FAZ gelesen. Sondern Buchstaben, und deswegen hatte der Versuch einer Entzifferung überhaupt keinen Erfolg. Man hat sich dann angefangen zu entbuchstabeln. Entbuchstabelung, die hat sich dann natürlich als etwas probater erwiesen und man hat über 30 Jahre, glaube ich, ein 100-köpfiges Team damit beschäftigt, insgesamt wurden 12 Millionen Mark an Räumlichkeiten, Materialien und Gehältern verbuchstabelt, um das zu entbuchstabeln, was auf diesem Papyrus steht. Und bevor wir vielleicht dazu kommen, rauszukriegen, was auf diesem Papyrus steht, muss man ja sagen, das traditionelle Bild, das wir vom alten Ägypten haben, ist ja doch das eines hochgebildeten, überreichet Wissen in den unterschiedlichsten Lebens- und Naturbereichen verfügenden Volk. Ja? Man muss nur mal auf die Zahl Pi und die Pyramiden verweisen, zum Beispiel Kantenlänge mal Pi hoch Sonnenentfernung. Ja. Geheimet Wissen vergraben, ein hochstehendes, hochkluget, außerordentlich gebildetes Volk. Ja. Es geht die Kunde, dass die Ägypter tatsächlich einen quasi mythischen Zugriff hatten auf das gesamte kosmologische Wissen. Ja. Und diese Überzeugung ist mit der Entzifferung des Papyrus, mit der Entbuchstabelung des Papyrus von 1940 hinfällig geworden. Ja. Hinfällig geworden. Papyrus gibt es nicht so viele, insofern muss man sich an die wenigen halten. Papyrus, man kennt das ja, das sind diese Papiere, die vielleicht aus Papyrus. Das sind diese Papiere, die aus an Papyrus. Punkt kommen, aus dem Papyrus. Zu sagen, wie das Ergebnis der Entbuchstabelung nur eigentlich aussah? Ich wollte noch kurz erklären, wie Papyrus gemacht wird. Das Papyrus aus dieses Schilf, so gepresster Schilf, im Schilfdickicht wurde das geerntet, dieses Papyrus. Das wurde teilweise so stark geerntet, dass es danach überhaupt kein Schilfdickicht mehr war, sondern Ägypten nahezu übersät ist von Schilfdünnichten. Ja. Und jedenfalls sei es drum, langer Rede, kurzer Sinn. Man hat es entbuchstabelt und weiß jetzt, was draufsteht. Ja. Es steht die Silbenfolge eine Mu drauf. Eine Mu, eine Mä. Eine Teteretete. Ja, und damit kann man sagen, ist es jetzt eigentlich sicher, die Ägypter waren offensichtlich genauso dämlich wie wir. Hallo nach Deutschland. Oh Mädchen, du bist alles, was mich hier noch hält. Doch die Zeit mit dir und die Zeit ohne dich ist gerade das, was mich verwirrt. Liebe Freunde, seid mir nicht böse, ich weiß, ihr meint's nur gut, doch alles Lob und alle Kritik, ich krieg's nicht mehr unter, kein Mut. Bitte, bitte, bitte, gib mir meinen Verstand zurück, bitte, bitte. bitte, bitte, bitte, gib mir mein Verstand. Meine Eltern, meine Eltern, alles was ich immer wollte, älter, älter, älter und bitte, bitte, bitte, gib mir mein Verstand zurück, bitte, bitte, bitte, bitte, gib mir mein Verstand zurück, gib mir mein Verstand zurück, bitte, bitte, gib mir meinen Verstand zurück. Ist ja auch wieder ein Songtext, aus dem man toll Demo-Brandtransparente machen könnte. Hi Annette! Hallo! Ich muss dir sagen, ich bin ein bisschen mit Wehmut erfüllt, weil eben über den Laozi, Dao De Jing heißt es übrigens, ich bin nämlich Sinologin, dass China gefallen ist. Und ich habe Wehmut, wenn ich an China denke. Du hast Wehmut, wenn du an China denkst? Ja, weil ich dort mal war und eine schöne Zeit erlebt habe. Und du bist Sinologin? Naja, so ungefähr. Was ist denn so, was ist eine ungefähre Sinologin? Ja, ich bin noch in der Ausbildung. Wie weit bist du? Könntest du jetzt schon Wehmut zum Beispiel übersetzen? Ja. Dann sag's mal. Xiangxin. Xiangxin. Und dann gibt's doch so ein Zeichen dafür. Ja, sicher. Und kannst du das Zeichen mal beschreiben? Ist das selber als wehmütig von vornherein schon zu erkennen? Ja, nee, oder jetzt, warte mal, jetzt haben wir erstmal das Zeichen. Also, pass auf, das hat etymologisch etwas mit Denken zu tun. Und da spielt auch das Herz eine große Rolle. Insofern ist es ganz gut, ne? Auch wenn man das Deutsche anguckt, könnte man ja noch sagen, Anmut, Frohmut, Freimut, Übermut. Freimut ist ja auch ein tolles auch neues Wort hier noch. Die Debatte reinbringen. Ja. Also begrenzt. Sicherlich liegt es ja auch oft an den Hörern, aber manchmal kommen ja auch gute Sachen raus. Ja, auch vom Hörer erstaunlicherweise. Ja, klar. Das ist ja schön. So, warte mal, jetzt hast du das eben gerade, Wehmut hast du ins Chinesische übersetzt. Ja. In ein chinesisches Schriftzeichen. Und wenn du jetzt das Schriftzeichen einfach so vor dir hast, wie würdest du das dann wieder zurück übersetzen? Dann hat das doch gleich wieder mehr Bedeutung, oder? Ja, sicherlich. Das hat doch was mit, erinnern zu tun. Also Ja. Ist dieses Zeichen sowieso ab. Das ist ein bisschen kompliziert im Chinesischen, hat manchmal neuen Bedeutungen. Ich habe das Wörterbuch jetzt nicht bei, aber es hat was mit Erinnern zu tun. Ach, das ist ja ärgerlich. Es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt die neuen Bedeutungen hätten. Diese neuen Bedeutungen, na, die hat kein Sinologe drauf, kannst du wissen. Ja, nee, aber dann hätten wir gleich ein Spektrum von Begriffen, die sich um den Begriff der Wehmut herum ranken. Oder hätten die anderen möglicherweise ja nichts damit zu tun? Ja, doch, ich glaube schon. Also das ist schon semantisch ableitbar, auf jeden Fall. Gut, dann musst du jetzt mal das Zeichen beschreiben, so genau wie möglich. Also, was man erste, da sieht. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, ja? Also gerade wenn man es nicht aufmalen kann. Ja. Wenn ich jetzt eine Tafel hätte, und aber ihr seid ja eben Hörfunk, was ich auch sehr schön finde, weil ich gar keinen Fernseher habe. Ja. Aber das erste Zeichen ist ein Baum und ein Auge. Ah ja. So, und das wird zusammengefügt und darunter ein Herz. Das ist ein Zeichen, also besteht aus drei Radikalen, aus drei Bestandteilen, ne? Ah ja, und das Baum, Auge, ein, Herz. Ja, genau. Mhm. Das zweite ist dann ein reines Herz, also Chin. Ach, sind zwei Zeichen. Wehmut besteht aus zwei Zeichen. Moderne Chinesisch ist immer mit zwei Zeichen. Also früher hat man ein Zeichen. Laozi zum Beispiel, ja, der eben so nett durch den Kakao gezogene, der hat ja immer ein Zeichen benutzt. Und das moderne Chinesisch ist aber immer mit zwei Zeichen, also eine Wortbedeutung. Ach, warum? Seit wann? Die Wende ist sicherlich so die Jahrhundertwende. Sagen wir mal so, die klassischen Texte so um 1900 noch, die sind teilweise halb chinesisch, halb, also halb klassisches, halb modernes China. Ah ja. Und hast du denn jetzt, Sag mal, die Japaner, die haben immer so schicke Haikus. Ja? So diese ganz kurzen Gedichte, die aus 5 Zeichen oder irgend so was bestehen. Ja. Gibt's so was Ähnliches bei den Chinesen auch? Nein, gibt's nicht. Also aber die sind etwas länger und du hast ja vielleicht was von, du bist ja ein gebildeter Mann, so wie ich mitgekriegt habe, von der Tang-Lyrik erfahren, ne? Nee, ja nicht. Bei? Überhaupt nein? Nicht, nein. Oder bei Chui? Chinesisch kenne ich nur vom Essen. Allgemeinbildung, ja. Denke ich. Aha, oh mein, peinlich. Ja. Nee, also du bist ja immer so, dass du eigentlich dich eher über die Leute belustigst. Jetzt ich kann man ja auch mal umgehen. Ja, na klar, ich bin ja dann, also im Radio reicht's ja, wenn man Blender ist. Ja, ja, nee, du bist ja kein Blender, bestimmt nicht. Doch, doch. Nee. Wenn man jetzt, hast du denn jetzt vielleicht so eine kurze, schöne Gedicht- oder Liedzeile oder sagen wir mal ein Sprichwort, in dem Wehmut auftaucht, Chanchin? Nee, habe ich jetzt nicht parat. Ach, schade. Erstmal dachte ich eigentlich, dass ich durchkomme. Zweitens bin ich ziemlich müde und hatte mich eigentlich nur so aus Gag mal gemeldet und dachte, ach, ist doch ganz nett. Und da studierst du jetzt immer noch schön Chinesisch vor dich hin und fährst alle 2 Jahre mal nach China? Nicht alle 2 Jahre. Sondern? Ja, ich versuche mal öfter da zu sein. Wann warst du das letzte Mal da? Im März. Ich habe einen Bekannter, der vor einer Weile in China war, der hat mir gesagt, dass sie doch alle ein bisschen stieselig seien, die Chinesen. Kann das stimmen? Naja, ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen Zeit hast, klar. Ja. Also ich war 2,5 Jahre mit meinem Kind dort, ne? 2,5 Jahre? Ja. Was hast du in 2,5 Jahre in China gemacht? Ich habe 1 Jahr Chinesisch studiert und 1,5 Jahre im Goethe-Institut unterrichtet. Ah ja. Das war eigentlich auch die schönere Zeit, muss ich sagen, weil als Student hast du so einen Status, der ist, du kommst eigentlich an die Leute nicht ran auf der Straße und das hat mich eigentlich eher angeödet und man ist auch isoliert, ne? Ja. Also Peking-Universität ist ein ziemlich strenger, ein strenges Regime, sagen wir mal so. Und dann ach, und da finden abends nicht so Partys statt mit Reiswein und... Naja, also erstmal kommen die Chinesen ja gar nicht ins Ausländerwohnheim, beziehungsweise sie müssen um 10 abends gehen, ne? Ja. Dann ist so eine, da ist eine Klingel, klingelt dann und wenn du das nicht sofort sagst, dass der Chinese raus muss, dann wirst du also anders darauf hingewiesen. Es ist schon ziemlich hart, ne? Aber ich wollte sagen, diese China-Annäherung war bei mir am Anfang, also fand ich es eigentlich unmöglich und muss auch sagen, dass ich mit der Mentalität gar nicht hinkam und nicht so wie alle, ach ja, diese Chinoiserie und ist ja alles so exotisch. Im Gegenteil, also mich hat es eher angeödet, auch die Fassade der Chinesen. Als ich dann allerdings da unterrichtete und andere Leute aus sehr verschiedenen Schichten kennenlernte, muss ich sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Außerdem ist mein Sohn da im Kindergarten gewesen und da habe ich ganz andere Kontakte, also auch menschlicher Art geknüpft, die auch heute in dem neuen Deutschland nicht mehr so ganz geknüpft werden können, weil vieles doch härter ist. Ja. Und die Studenten selber waren aber eher stieselig, meinst du? Nö, das nicht. Also sehr unterschiedlich. Da gibt es sicherlich auch sehr offene und man lernt die Leute aber nicht so einfach kennen. Also sie sind verschlossener vielleicht als die Deutschen, weiß ich nicht. Also Europäer oder so? Ja, so ungefähr, ja. Hm? Ach, ja. Dann sag mal noch mal Schwermut. Chanchin. Danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, tschüss. Tschüss. Guten Abend noch. Ja, vielen Dank dir auch. Ja, tschüss. Tschüss. So, das war Annette. Toll, toll, toll. Haben wir Schwermut gleich noch ins Chinesische übersetzt. Großartig. Hi, Birgit. Ja, hallo. Hallo. Also das ist ja aufregend. Ich bin ja so mutig, dass ich heute mal angerufen habe und auch dran geblieben bin. Ich habe schon öfter angerufen. Aber dann hat es immer lange gedauert und dann habe ich immer wieder aufgelegt. Ei. Also ich sag mal meine schönen Worte. Ja, ne? Birgit, du kannst noch 10 Sekunden Mut fassen. Ich muss nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter ansagen, ja? Schön, ja. Die lautet 0331, das ist die Vorwahl von Potsdam und dann 721 39 32. 721 39 32, da ist der halbautomatische Anrufbeantworter zu erreichen und der kann bombardiert werden mit vorsilbenreichen Mutgeschichten, aber auch, sagen wir mal, Übersetzungen von einzelnen von verschiedenen Mutformen in fremde Sprachen, wie es uns eben zum Beispiel gelungen ist, mit dem Chinesischen. So, Birgit, ja, jetzt also aber zu dir. Ich staune ja, dass in der ganzen Sendung noch gar nicht Lebensmut und Wagemut vorgekommen ist. Also, dass es noch keinem eingefallen ist. Weil Lebensmut, also, ist ja irgendwie, ist mir zuerst sofort eingefallen, ja. Also, da steigt doch immer so eine Frau in eine U-Bahn ein. Also da sind ja mal viele Bettler und so, die sich so eine Mark schnorren. Und diese Frau, der gebe ich eigentlich immer was, weil die steigt immer mit dem Spruch ein, für meinen Lebensmut bitte ich um eine kleine Spende. Und das finde ich irgendwie, das hat irgendwie was, ne? Und finde ich jedenfalls. Ja, das finde ich. Also ist irgendwie ein starker Spruch, ja, so, also ja. Eine neue Art. Ja, der ihm auch einleuchten. Mal so ja, der ihm auch einleuchten will und dann, sagen wir mal, die Verfügung über das, was mit der Mark passiert, immer noch offen lässt, aber man weiß, Lebensmut, den braucht man. Ja, genau. Ja. Also die Frau, die sieht auch so aus. Ja. Welche Mutform ist denn die von dir bevorzugte? Tja. Der Hochmut? Nee, überhaupt nicht. Die Demut? Ja, Demut, naja, muss man beim Telefonieren, wenn man bei euch anruft, an den Tag legen, weil da kommt man ja nie durch. Also ich probiere es schon seit einer Stunde. Naja, gut, das gipfelt schnell in Unmut, aber muss man, ja, Demut, Unmut, ja, genau. Demut hilft einem da aber nicht weiter, oder? Nee, eigentlich nicht. Also aber so manchmal muss man auch hier ein Demütigen tun in dieser Gesellschaft, um ein bisschen klarzukommen. Oder zurückstecken, will ich mal sagen. Das ist ja eigentlich auch eine Form von Demut, ne? Aber dann sag mal, wann du das letzte Mal in einen demütigen Ton verfallen bist. Einer Autoritätsperson, nee, also gesellschaftlichen Autoritätsperson. Verfall ich eigentlich nie in einen demütigen Ton. Ich meinte es mehr so im übertragenen Sinne, dass man also Rücksicht übt, so den Menschen gegenüber im Allgemeinen. Ah, jetzt müssen wir aufpassen, ist auch eine Form von Demut, dass wir nicht allzu weit kommen mit unseren Interpretationen. Demut ist nicht Rücksicht. Nee? Nee. Nicht eine sondern Form Demut ist vielleicht, sagen wir mal, die Anerkennung eines Größeren. So gerade die Asiaten, weil ja die Vorgehörerin ja von China berichtet hat und die sind ja die Inder und Chinesen und so, die sind doch eigentlich sehr demütig so in ihrer Art. Also würde ich so nicht pauschalisieren, zumal ich mich da überhaupt gar nicht auskenne. Personen gegenüber, ja. Aber so im Allgemeinen, so in ihrer ganzen Lebensauffassung. So würde ich es mal sagen. Du selber bist aber eher nicht demütig. Nee, überhaupt nicht. Und zu Übermut neigst du eigentlich auch nicht? Doch, ab und zu doch, am Wochenende immer. Am Wochenende neigst du immer zu Übermut? Ja, na, die ganze Woche geht man arbeiten und so. Und was machst du beruflich? Ich bin Arzthelferin. Ja, und am Wochenende? Ja, da ziehst du ja, dann schon selber mal den... Immer mein Lieblingsarbeitstag, da habe ich nur einen halben Tag. Und ja, und sonntags operierst du selber? Nee, also und freitags und sonntags, da möchte ich immer gerne übermütig sein und was Übermütiges tun. Aber wie sieht denn das aus? Das heißt doch wahrscheinlich nur ein etwas höherer Alkoholpegel und sagen wir mal an Städten begeben, an denen die Musik lauter ist. Ja, nicht mal unbedingt. Also, na, Alkohol auch nicht so. Aber ja, an Städten begeben, wo was los ist. Mal in ein Konzert gehen oder so, ein schönes Konzert hören. Ja, das ist ja aber nicht gerade übermütig. Ach doch. Ja, wenn man da jetzt für da vorne, schon. Man also sitzt da. Ich habe lange nichts mehr unternommen. Und aus der Orgel kommt Bach raus? Nee. Eher Patti Smith. Patti Smith aus der Orgel raus? Naja, das ist nur ja. Aus der Orgel, aber bei den Konzerten so. Ah ja. Aber beim letzten Konzert war ich leider nicht. Die war ja jetzt hier im Sommer. Richtig, na das war auch Dienstag, da war ich auch nicht da. Nee. Habe ich mir dann wieder nur den Konzertbericht von meinem Kollegen MC Lücke, der ja nach mir den Night Flight moderiert, anhören dürfen. Birgit, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich wollte ja auch eigentlich nur mal die vier Worte zum Besten geben, ne? Großartig. Hochmut, Demut, Lebensmut und Wagemut. Vielen Dank. Tschüss. Wo kam denn der Freimut her? Der Freimut kam, glaube ich, von Annette, wenn mich nicht alle täuscht. So, wer bist denn du? Hallo? Hallo, ich bin auch Chinesisch. Ja, Baby. Hallo, immer noch nicht in der Falle. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, mein Name ist André. Tag, André. Ich habe den Unmut zum Besten zu geben. Und zwar kam Unmut auf am Anfang deiner Sendung, als du dieses Led Zeppelin-Stück zwar einmal durchgespielt hast und dann aber nicht mehr durchgespielt hast. Und sowas finde ich äußerst finster. Ach, weil ich es runtergezogen habe ja, und so. Ja, du hast es runtergezogen. Ach, na, weil mein Kollege Johnny natürlich auch voll aufgeregt war und so begeistert von der Coverversion. Naja, das mag ja sein, aber das hängt mit meinem zweiten Unmut zusammen. Also der erste Unmut, das ist einfach, wenn man so... sag ich mal so als Led Zeppelin sozialisierter soweit hört, ja, und das auf einmal abgestellt wird und man so im Geiste noch mitsummt, dann prallt man wie gegen so eine Wand. Au, oh, das kann ich aber verstehen. Ja? Ja. Und das ist fast noch schlimmer, als wenn man erst zwei anmacht und die Stücke, weil sie der Meinung sind, die sind jetzt zu lang, könnte ja auch Led Zeppelin sein, aber nee, ich bin die nicht. Ach, dass sie die vorne ausmachen, ganz einfach. Vorne und hinten was wegschneiden, dass sie nicht mehr so asig lang sind. Nee, die schneiden hinten was weg. Die schneiden hinten was weg? Ja, weil sie der Meinung sind, das ist vielleicht auch nicht mehr so relevant jetzt hier. Ach Mensch, was mache ich denn da? Entschuldigen, weiß ich nicht. Bei dir entschuldigen? Kriechen. Griechen. Du, aber im Grunde meinst du eigentlich auch, dass Led Zeppelin, das ist Musik, da muss man demütig sein eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Nee, warum nicht? Na, das wäre doch aber wahrscheinlich ein Zeichen von Demut, dass man die Musik immer ganz bis zum Ende ausspielt. Nee, das ist ein Zeichen von Genuss. Ach aber so. Da fällt mir nicht mit Mut ein. Schade, und außer deinem Unmut. Ja, genau. Den du jetzt aber losgeworden bist. Den habe ich jetzt, ja, habe ich jetzt abgepumpt und jetzt habe ich auch eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Ah. Hey, dann entschuldig mich und schenk dir hier nochmal ein Led Zeppelin-Stück. Aber warte mal, kurz noch, einen zweiten Unmut trägt doch noch. Ja? Ist das der Unmut über diese zu schnelle Ansagen immer dieser guten Bands, nämlich diese finnische Band, die waren richtig gut, fand ich. Und da hast du so schnell buchstabiert, dass ich zum Griff, zum Stiftgriff, konnte ich gar nicht mehr so schnell. Dann buchstabiere ich hier nochmal an, langsamer. Ja, kurz einen Augenblick mal, ja? Ja. So, jetzt. E-L-L-K. E-L-L-K. Ja. E-L-L-I. E-L-L-I. S-E-T. S-E-T. Gut. Gut, danke. Eleke. Elek Eleiset. Na, irgendwie so. Ach, scheiße. Oreal. Ich werde das einfach buchstabieren. Ey, und jetzt hier nochmal Led Zeppelin zum Mitsummen, okay? Vielen Dank. Und dit quasi in der Tokotronic-Sendung. Aber warum nicht? Led Zeppelin ist großartige Musik. Wumm. Unbedingt wahr. Und jetzt fährt der blöde CD-Player nicht los. Aber jetzt... Tschüss. Tschüss. Man redet ja nicht noch auf die Musik. Alter. Na, das war die Nummer für alle Led Zeppelin-Sozialisierten. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich spreche jetzt gerne bitte ins Mikrofon. Das Thema ist klar, das geht immer ums Mutklavier. Mut in allen Formen, vor allen Dingen Mut mit Vorsilben. Und wer dazu Beiträge hat oder sich in einer irgendwie unmutigen, übermütigen, anmutigen, schwermütigen, wagemütigen, demütigen Stimmung befindet, der könnte hier anrufen, und zwar unter folgender Telefonnummer. 74, 71, 1. Hey Kinder, das sind die geilen Sender, in denen die Telefonnummer gesungen werden. Hi, wer bist denn du? Sag mal, war das die Led Zeppelin-Scheibe, wo der alte Mann da mit den Strohsack auf dem Rücken war? Ja oder ja? Das ist die Led Zeppelin-Scheibe, wo der alte Mann mit dem Strohsack auf dem Rücken da steht. Ist doch der das Stroh da. Ja. Die auch jetzt schon auf CD oder gibt's die noch auf Vinyl? Die gibt's schon auf CD. Wie kommt's denn darauf, die jetzt schon abzuspielen, wenn es die jetzt erst auf CD gibt? Wieso jetzt erst? Es gibt schon eine ganze Weile auf CD. Woher weißt du denn, dass es die eine ganze Weile schon gibt? Ja, weil ich die schon eine ganze Weile auf CD habe. Wie lange hast du die? Na, 2 Jahre. Warum hab ich die auf Vinyl? Tja, Börner, das ist der Unterschied. Weil ich der zwischen denen, die wirklich toll sind, und denen, die nur die schärfsten sind. Da kannst du mal sehen. Börner, genau. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Ciao. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, ist Thomas. Tag, Thomas. Hallo, ich wollte bloß noch 2 Wörter mit dazu beitragen. Und zwar zum einen Anmut. Anmut haben wir schon, Anmut haben wir schon. Ja, dann war es am Anfang schon. Armut war die auch schon. Armut war auch schon. Sag mich nämlich immer. Armut plagt relativ, dich. Relativ. Ja. Und sag mal, wenn dich jetzt Leute so umgeben, die voller Anmut sind, das plagt dich überhaupt gar nicht? Nö. Dann mache ich einfach so, als ob ich dazugehöre. Und sag mal, wenn es Leute weiblichen Geschlechtes wären? Ja. Dann fängt es schon an, sich zu einer Plage auszuwachsen, oder? Glaube ich, ist für mich auch kein Problem, nee. Was heißt es, kein Problem für dich? Ja, man hat doch ein bisschen für Umgang mit solchen Menschen doch Anmut immer verfolgt und man hat irgendwann gelernt, nicht drauf zu reagieren einfach. Also, ach, du reagierst nicht drauf, um mit ja nicht zu Situationen kommen zu lassen, in denen du möglicherweise schwermütig werden könntest. Genau. Schwermut, das verhindert man dadurch immer. Und auch sonst, das ist vielleicht ein Verhalten, sagen wir so, das erwarten dann solche Frauen vielleicht auch, die anmütig sind. Schwermut? Nein. Übermut? Frauen, ja, zum Beispiel, dass man schwermütig wird, weil andere Frauen, weil sie glauben auch von sich selbst, sie werden anmütig. Mutig. Anmütig. Anmutig. Anmutig, okay. Und aber schwermütig. Ja. Schwermutig ist wieder was anderes. Ja, okay. Ey, was zu 2 Punkte ausmachen können, oder? Ja, das sind die Umlaute, ja, der deutschen schlimmsten Erfindung. Ja. Armütig. Armütig. Das das geht nur wieder gar nicht. Da richten sie einfach Unsinn an, diese 2 Punkte. Na, wir haben doch jetzt eine Reform bald. Ja, aber die Punkte bleiben noch, oder? Nehmen die Punkte weg auch? Ich weiß ja nicht, aber vielleicht erlauben sie das ja dann auch. Da kann man auch dann alles Mögliche schon fast machen, wenn ich das so mitkriege. Also, dass man UE schreibt. Und genau, dann kann man sich, glaube ich, generell, weiß ich nicht, dass man zum Beispiel auch armütig sagen darf oder armutig, dass es denen dann egal ist. Hauptsache, man sagt irgendwas mit Arm vorne. Ja, Hauptsache, man sagt irgendwas mit Arm vorne. Ein rätselhafter Satz, aber den ich gerne so stehen lassen wollte. Ja. Du selber befindest dich jetzt nicht in einer irgendwie arteten Mütchen- oder Mutchen-Situation. Über die du hier bereit wärst, Rechenschaft abzulegen. Ja? Warum auf das alle Voyeure des Ohres ihre Freude hätten und sich daran delektieren könnten. Da war so vielleicht nicht gerade ganz im Augenblick. Sondern? Demnächst. Wie? Demnächst oder vor kurzem. Also zum Beispiel ist es doch mein Unmut gegen meinen Vater zum Beispiel, mit dem ich zurzeit mich ein bisschen verkracht habe. Unmut gegen deinen Vater? Ja. Ah ja, könntest du den vielleicht ein bisschen genauer erklären, dass man eine ungefähre Vorstellung deiner Bücher findet? Ja, einfach nur so, er hat vor kurzem beim gemeinsamen Urlaub einen Charakterzug geäußert, der mir irgendwie überhaupt nicht gefallen hat, und das habe ich ihm gesagt. Und oh, wie alt bist du denn? Wie alt ist dein Vater? Ich bin jetzt fast 20, mein Vater, der ist, oh Gott, ja, etwas über die 40, 42. Ah ja, da seid ihr beide deutlich nicht einer Generation zugehörig. Ja, klar. Ja, das schafft ja schon Voraussetzungen auch für viele Missverständnisse. Ja, genau. Und naja, und jetzt ist meinst du, dass es sich dabei um den... rummeckert und meinst du, dass es ein Missverständnis war? Ja, auf jeden Fall, aber... Inwiefern? Dass du dich nicht deutlich genug artikuliert hast? Dass ich nicht genug Zeit hatte, um mich richtig zu rechtfertigen. Es ging darum, dass ich ihn kritisiert habe und er sich nicht kritisieren lassen wollte. Ja. Was war denn der Charakterzug, um den es da ging? Na, es war so, dass er halt irgendwie eine Falschheit sowas... Sowas mag ich überhaupt nicht. Das ist leider was ohne Mut, aber... Wem gegenüber denn? Dir, deiner Mutter oder Fremden? Einem Dritten, einem Bekannten. Einem Dritten? Einem Bekannten. Dem gegenüber? Er hatte halt bereut, im Nachhinein ihm irgendwann mal Geschenke gemacht zu haben, so ungefähr, weil es war ja mal ein Freund und jetzt tut ihm leid, jemals ihm was gegeben zu haben und sowas, weil er jetzt nicht mal mehr Dank dafür erhalten hat, so ungefähr. Und das ist doch irgendwo ein Charakterzug, den ich nicht so schätze. Ach, und das hast du ihm dann gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass ihn das zu einem schlechten Menschen macht. Dass ihn das zu einem schlechten Menschen macht. Ja, das war für ihn zu harte Kritik. Oh, das ist aber natürlich auch ein bisschen... Ich wollte noch auslegen. Sehr entschieden formuliert. Ja, das ist, sagen wir so, vielleicht für den ersten Punkt ein bisschen viel, klar, aber wenn es doch dann erstmal stimmt, in meinen Augen zumindest eben. Hm. Und jetzt lässt er ein bisschen sehr den schlechten Menschen raushängen, dir gegenüber. Ja, wir reden zurzeit nicht miteinander. Ei, wohnt ihr denn noch zusammen? Nee, das nicht. Also meine Eltern sind schon geschieden eine Weile. Thomas, dann danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja. Okay, tschüss. So, oi, sind ja schon bald wieder Nachrichten. Zack, dann nehmen wir schnell noch einen letzten vornachrichtlichen Anrufer hier rein. Hallo? Hallo, Kuttner, hier ist Carlos. Tag, Carlos. Und ich möchte natürlich nicht die Sendung hier beenden lassen, ohne den Wankelmut noch zu... Wankelmut, großartig. Carlos, dafür danke ich dir aber sehr. Und du wirst kaum erraten, wo ich dieses... wie ich darauf gekommen bin. Aus dem Rücklauf im Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Nein, bin ich nicht. Ich habe nämlich kontrolliert, ob dieser Versatilität wirklich so positiv behaftet ist. Ja, aber und? Stimmte nicht. Ich fand Wankelmut. Du fandest Wankelmut bei versatil? Ja. Wankelmütig? Du würdest versatil als wankelmütig übersetzen? Nein, das würde nicht ich, das würde... Duden das große Fremdwörterbuch tun. Ei, na, da muss ich ja zu Hause auch nochmal genauestens nachkontrollieren. Da wurde mir ja ein tüchtiger Bär aufgebunden. Nicht ganz, denn das Wort hat zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung entsprach schon der Definition des Hörers, allerdings die zweite Seite der Medaille wurde schmählich verleugnet. Naja, wobei ich mich, wenn die erste stimmt, dann muss ich ganz ehrlich sein, würde ich die zweite Seite auch in Kauf nehmen für mich. Ja, aber wenn ich jetzt durchaus über dich sage, dass du besonders versatil bist und versatil bist, dann kann es ja auch heißen, dass du wankelmütig bist. Ja, dann müsste man fragen, erste Bedeutung oder zweite Bedeutung. Vielleicht hat er ja aber keinen Duden, sondern einen Tons und da sind die Bedeutungen genau andersrum. Oh ja, naja, also insofern wollte ich aber auch gerade jetzt hier ein Bekenntnis ablegen und sagen, dass ich mich zu beiden Bedeutungen bekenne. Das ist schön. Carlos, ich danke dir für diesen großartigen Anruf. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, ich glaube, dass es jetzt höchste Zeit inzwischen gekommen ist, jetzt hoch hier die von mir angekündigte, computergenerierte Coverversion eines der bekanntesten Tokotronic-Songs endlich zum Einsatz zu spielen. Ich bin ganz stolz, hier, wie gesagt, meine Fassung von Über Sex kann man nur in Englisch singen zu präsentieren. Sex, one can sing only in English. Also, it can sound dead in the German, far too painfully, and to describe, however, gives it a longing. The devil with a Belzebu begs bull. And your nose. I talk by through things over sex, one can say, in English. And your nose, by certain things over sex one can say no Dear West, it's redevant bestimmt in the hypersex can man the raw English saying. 0 Uhr und 30. Kurzinfo. Protest. Ehemalige DDR-Akademiker und Hochschullehrer der Potsdamer Universität haben für heute eine Mahnwache vor dem Landtag in Potsdam angekündigt. Sie wollen mit der Aktion dagegen protestieren, dass ihrer Ansicht nach das Land seine Zusagen zur Eingliederung der Ex-DDR-Wissenschaftler in die Hochschulforschung nicht eingehalten hat. Appell. Der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes Krüger hat die Bundesregierung aufgefordert, mehr zum Schutz der Kinder vor sexuellem Missbrauch zu tun. Anlässlich des Weltkongresses in Stockholm erinnerte er an die Verpflichtungen der UN-Kinderrechtskonvention. Kritik. Palästinenserpräsident Arafat hat in der israelischen... über die politischen Status der Kaukasusrepublik vor. Sport. Fußball. In der Bundesliga gab es folgende Ergebnisse. Borussia Dortmund, SC Freiburg 3:1, Hamburger SV, VfB Stuttgart 0:4, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach 1:0, FC Schalke 04, VfL Bochum 1:1. Wetter. In dieser Nacht weiterhin meist wolkig, nur vereinzelt Schauer und Gewitter 13 bis 16 Grad. Morgen im Fritz-Radio-Land der Neuzeitphase Regen 20 bis maximal 23 Grad. Verkehr. Eine Meldung von der A10 südlich der Berliner Ring, in diesem Fall vom Dreieck Potsdam in Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Potsdam Süd und Dreieck Drewitz. Durch einen Verkehrsunfall Sperrung der Richtungsfahrbahn Berlin A115. Bitte Vorsicht bei der Annäherung, es kommt zu erheblicher Staubbildung. Das war ein Fritz Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Ja, können wir mal. So, der nächste bitte. Was machen Sie? Ja, ich mache Werbung. Na dann bitte. Ice-Tea, everybody wants Ice-Tea. Stopp. Lass es mal gut sein, ich glaube, das kennen andere besser. Fritz präsentiert Ice-Tea 6. We're trying to get real. Den einzig wahren Ice-Tea. That's how I'm living. Stop it. Ice-Tea. Live in Berlin. Dazu als Local Heroes CPS. Mittwoch, 28. August im Huxleys. Eisgekühlt und tiefgefroren von Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon! Hi, haben Thema immer noch Mut in all seinen Varianten. Telefonnummer immer noch 7481 110 in Potsdam. I wanna Tronic. We are not proud to be young, not proud to be German, but you can be proud because of, right. Strike food with Kutner. Hi. Hallo. Hi, Kutner. Wer ist denn da? Ja, hier ist der Thomas aus Guben. Tag, Thomas aus Guben. Ja, das fetzt, wa? Ja, das fetzt, kann man so sagen. Richtig ich schau ist das irgendwie. Überhaupt. Wie bitte? Bist du denn, wo Guben liegt überhaupt? Guben? Ja? Na, Wilhelm-Pieck-Stadt, ist doch alles klar. Ja, das war's aber mal. Na, siehste. Ja. Jetzt ist es nur noch eine Halbstadt. Mensch, ich staune recht, ich bin ja gleich durchgekommen hier. Kick mal einer an, wa? Was ich für die Guben-Natur. Mensch, ist ja richtig fetzig. Sag mal, du hast aber eine ungefähre Vorstellung, was das Thema heute ist. Ja, ich hab mal kurz gehört, Mut oder so. Mut mit Vorsilbe, Mut mit Vorsilbe. Nicht der einfache Mut, sondern die Anmut, der Unmut, der Hochmut, der Wagemut, der Lebensmut, der Wankelmut. Freimut. Freimut. Bist du freimütig? Freimütig? Ja. Freimütig. Na, du manchmal schon, du. Bist du hellmütig? Auch nicht. Na, manchmal hell sehe ich. Hartmutig? Ah, auch nicht. Ja. Man, jetzt hast du einfach nur so angerufen, ohne, sagen wir mal, eine besonders intensive innere Bindung ans Thema zu haben. Ja, du Kutner, ich höre ja, mal, ich kann mal sagen, so oft, sehr oft manchmal Kutner, ja. Ich ja, das kann man so sagen. Im Dunkeln, ich rufe mich hier mobil an, weißt du? Ja. Weil ich nachts viel mobil bin hier in Guben. Dachte ich, rufst du mal an und grüßt du da mal den Kutner ein. Ach, wolltest jetzt nur grüßen? Jo, eigentlich schon. Was machst du denn da nachts im Dunkeln mit dem Funktelefon? Bist du der Dealer von Guben? Nee, so schlimm bin ich nur wieder nicht. Sondern? Wachschutz. Nee, das war ich aber auch mal. Nee, mich hat mal die Lust gepackt, wisst ihr? Was, dich hat die Lust gepackt, nachts mal mit dem Funktelefon in der Hand loszuziehen? Nee, da mal anzurufen. Ach so. Ja, nee. Na, das hast du jetzt aber gemacht. Ja. Voll erfolgreich. Weil ich so hellmütig war. Ja. Heldenmut. Nicht Hellmut. Hellmütig. Ja, das passt sogar. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar, Kutner. Schöne Grüße nach Guben. Ja, zu dir auch. Kennst du das Spiel noch mit so voll mit dem Fuß in die so Straßenlaternen treten, dass sie dann aussehen? Das kommt ja ab und zu mal vor. Ja, machst du das selber auch, dass du mal mit Füßen gegen Straßenlaternen trittst, dass sie ausgehen? Das darf ja gar keiner erzählen. Das darfst du keinen erzählen, aber mach doch mal. Ist doch mal interessant, wenn man so einen Straßenzug dunkel macht. Soll ich mal machen? Ja. Ah, das hörst du trotzdem nicht, du. Nee, hören tue ich's nicht, aber du kannst nächste Woche erzählen, wer dem Bullen erzählt hast. Vielen Dank für den Anruf, ja? Alles klar. Tschüss. Alles klar. Hallo. Hallo, Kutner. Hier ist Konstanze. Tag, Konstanze. Ja, ich bin etwas unmutig. Ach, ich habe eben noch Schwermut in deiner Stimme vernommen, aber merke jetzt schon, doch, das wandelt sich ganz schnell in Unmut. Ja. Ja, weil ich bin die ganze Zeit nicht durchgekommen und jetzt sind meine ganzen Worte futsch, weil waren alle anderen schneller. Ach, du hattest auch noch so lauter Mutworte parat, ja. Ja, aber das waren alles so solche, die halt nur schon gekommen sind, wie eben Unmut. Und ja. Ja. Aber Konstanze, du wirst doch nicht eine reine Wortjägerin und Sammlerin sein. Nö. Sondern ab und an wird dich doch einer der hier apostrophierten Mythe auch überfallen. Zur Zeit so ein bisschen Schwermut. Schwermut, auch Schwermut ist ja weit verbreitet. Während ja zum Beispiel Hochmut will ja kaum jemand eingestehen, also, oder? Nee, ja, das wahrscheinlich keiner zugeben. Ne? Ja, meine ich auch. Aber, na, normalerweise bin ich eher übermütig, aber zurzeit nicht so ernst. Und da stehen doch auch Herzensdinge dahinter, oder? Ja, so, Baumauge Herz, sag ich nur. Das ist ja, die chinesischen Schriftzeichen sind ja doch ein relativ gutes Mittel, glaube ich, an so Wortbedeutung ranzukommen. Ja, das stimmt. Das ist auch ein interessanter Wurf, ne? Wenn man sich das vorstellt, Baumauge Herz. Ja, jetzt versuch doch mal deine Schwermut, die ja wahrscheinlich um einen jüngeren Mann kreisen wird. Nee. Nee? Ausnahmsweise mal nicht. Ach, warum dann? Ja, ich habe morgen meinen letzten Tag auf Arbeit. Ich muss jetzt leider aus Berlin wegziehen. Das heißt wegziehen, also ich habe 3 Monate im Praktikum hier gemacht. Und dann haben wir da so ein paar Patienten, die halt so, naja, so ein paar ganz liebe und denen es nicht so gut geht. Und das geht mir zurzeit wieder mal ein bisschen alles, kommt halt alles zusammen und das ist so, ach, naja. Und wo musst du dann eigentlich jetzt wieder hin, wenn du von Berlin wegziehst? Ja, ich gehe wieder nach Dresden. Oh, Dresden ist ja auch weit weg. Ja, und wir haben keine Antennen, also keine Satzanlage. Oh. Nicht keinen Fritz mehr. Da kann ich dann immer anrufen und fragen, ey, guck mal, was ist denn das Thema heute? Das kannst du natürlich machen. Ja, dann wäre ich knalllos gekantet. Nein, überhaupt, dann würde ich dir das versuchen zu erklären. Du müsstest dann natürlich bloß ganz zügig improvisieren. Ja, ne, ich muss dann wechseln wahrscheinlich. Ein bisschen sechseln macht sich auch gut. Das habe ich ja dann doch zu gerne, wenn ab und an in der Sendung ein bisschen gesechselt wird. Das praktisch. Und ansonsten hast du vielleicht ein Auto? Nee. Ach so, weil nämlich, wenn man auf den Berg hochfährt, da kann man, glaube ich, Fritz hören. Ja, sind so ungefähr so 4 Kilometer nach der Ortsausgangsfeld. Ach so, genau, hast du das schon ausgemessen? So ungefähr. Mir ist bloß aufgefallen, wenn ich mal nach Dresden gefahren bin, dass ich ewig Fritz gehört habe, bis ja, fast Dresden war. Und genau, dann, wenn es so zack runter geht, dann ist ja vorbei. Runter von der Autobahn. Ja. Und oben auf dem Weißen Hirsch bei Ardenne? Da kriegt man das auch nicht, weil das ist der Fernsehturm zu nahe. Ach so, also ach. Meine Oma wohnt ja da in der Nähe und die kriegen, also ja, ich habe unten in der Neustadt, also richtig im Tal Kessel, wir haben mit der Hausantenne, mit so einer ganz normalen Zimmerantenne, Sat und sowas gekriegt, im Fernsehen halt, und meine Oma kriegt das nicht. Also. Man, Dresden ist hartes Pflaster, wa? Wieso? Na, klingt so. Och nö. Aber sag mal, so richtig aus Dresden bist du doch auch nicht. Doch. Aber ich. Du hast doch sowas Anhaltinisches in deinem Dialekt. Sowas Sachsen-Anhaltinisches. Nö, ich habe mich eine Zeit lang in Hessen rumgetrieben und jetzt hier eine Zeit lang. Ich war es in Potsdam und dann in Berlin. Mensch, eine Weltreisende, eine Kosmopolitin. Quatsch. Stimmt, Quatsch. Man verteilt sich nur so seine Freunde, Verwandtschaft ganz praktisch über die ganze Republik und dann kann man es immer schön hin und her reisen. Und lernt dadurch Deutschland kennen. Ist doch was. Ist auch was. Eine ja. Deutschlandkennerin. Naja. Konstanze, ich danke dir für deinen Anruf und teile deine Schwermut. Naja, so langsam. So ein bisschen. Ja, muss besser werden. Ja. Dann will ich wieder übermütig werden. Ja, du darfst einfach so anrufen, ohne dass du das Thema bist. Gut, das ist schön. Ich sag dann, ich bin die Konstanze aus Dresden. Ja. Tschüss, Konstanze. Und, übrigens, hat Johnny dich heute noch geärgert, dass er immer noch so groß ist? Nee, hat mich nie geärgert. Nee, doch am Sonntag. Am Sonntag hat er mich geärgert. Ja. Naja, da hat er auch leicht. Ich habe jetzt so einen netten Spruch bekommen von mir. Hast du ihm den geschrieben? Nee. Sondern? Wir haben telefoniert. Ach so, richtig, ah ja. Na, der hatte das aber auch. Ich bin Physiotherapeutin. Ja, ah, du bist die Physiotherapeutin. Ja. Ach, na, das war ja auch ein interessantes Gespräch. Ja. Ja. Hat er dich wieder geärgert? Ich habe heute den Anfang nicht mit. Nee, heute hat er mich nicht geärgert. Nee. Nee, am Sonntag war er leicht mit seinem Ärgern. Da hat er sich ein paar Lagen Zeitungen in die Schuhe gelegt und dann hat er natürlich voll auf die Kacke gehauen. Ja, er hat dann auf den Tischen getanzt. Ja. Ah ja, da musst du aufpassen bei dem Jungen. Aber ich kenne ihn ja nur lange genug, ich kenne ihn ja, da war er noch so und von daher nehme ich das mit einer gewissen Gelassenheit alles hin. Wollte ich nur noch mal wissen. Gut. Okay. Tschüss, Konstanze. Mach's gut, tschüss. Hallo. Ja, Kutta. Ja. Also hier ist ein echter Hartmut. Ich heiße wirklich Hartmut. Ja, ja, du heißt wirklich Hartmut. Du bist ja der erste Mutnamensanrufer. Ja, ich bin Hartmut aus Schwedt. Ich habe auch schon öfter mal angerufen. Schön. Und ich habe ein Wort, das ist hier noch nicht gefallen. Talmud, was sagt ihr das? Talmud, das wird doch aber mit D hinten geschrieben. Wirklich? Ja. Scheiße, du wolltest dich mal testen. Ach, das ist ärgerlich. Ja. Talmud gilt ja überhaupt gar nicht. Gefallen, du. Ja, da gibt es irgendwie keine Gespräche zu Talmud. Ah. Sag mal, aber für dich, jetzt ist ja so ein Überangebot an Mutstimmungen. Anmut, Unmut, Wermut, Schwermut, Wehmut, ja. Übermut, Hartmut, Helmut. Du bist ja nun selber ein Hartmut, Helmut, Hartmut, Anmut. Ich hab deinen Namen noch nie so oft im Radio gehört wie heute Abend. Siehst du, Wismut, ja, Demut, Hochmut, Wagemut, Lebensmut, Wankelmut, Freimut. Ja. Für welche dieser Mythe würdest du dich denn entscheiden, wenn du sagst, dieser Mut, der trifft auf mich zu? Außer Hartmut. Ich würde mal sagen, Wankelmut. Ich bin eigentlich ziemlich wankelmütig, würde ich mal von mir aus sagen. Ach, wann ist es dir denn ganz letzte Mal deutlich vor Augen getreten, dass du ein alter Wankelmuter bist? Ja, wenn ich zum Beispiel versuche, vom Bier wegzukommen und das gelingt mir irgendwie nicht. Ach, das ging denn immer nur so glasweise, war das kenne ich. Wenn das eh ne Glas alle ist, dann ist man gerade weg davon. Und dann schlägt aber sofort die Stimmung wieder um und man bestellt sich ein neues. Ja. Und dann ist man wieder beim Bier gelandet. Und aber so ich halte hier an dem Dienstagabend wenigstens immer noch durch und es geht noch so halbwegs, oder? Was heißt denn, du hältst es durch? Wie viel Unterstützung in Litern brauchst du denn dazu? Na, das will ich jetzt hier nicht sagen. Ei. Das ist schon wirklich an der Grenze. Aber du erlebst das Ende der Sendung immer noch ohne, sagen wir mal, voll durchgedreht zu sein? Ja, schon. Und die Megapairs habe ich auch noch nicht probiert. Also ich war schon mal auf Cannabis, aber das bringt ja mit Alkohol in Verbindung nichts. Man soll ja nicht mischen, ne? Ja. Ja, das sollte man sagen. Megaperl zeigt auch noch nie probiert. Ja. Ich würde es eigentlich auch keinem empfehlen. Andererseits würde mich das natürlich doch... Ihr macht aber schon ein bisschen Werbung dafür, würde ich mal sagen. Naja, nur aus reinem wissenschaftlichen Interesse, dass jetzt vielleicht dann Persil und das Betäubungsmittelgesetz fällt. Das wäre doch schön. Oder wenn wenn Waschpulver nur noch auf Rezept in der Apotheke zu haben ist, wäre doch interessant. Ja, klasse. Aber da müssen natürlich vorher ein paar Leute experimentieren. Wozu ich leider nicht direkt aufrufen kann. Aber interessieren würde mich das doch. Du siehst da ist gewissermaßen dieses wissenschaftliche Forschertum ist da in einer schweren moralischen Krise. Was an Forschung ist erlaubt? Ja, du redest auch immer sehr viel. Ich wollte nur noch mal sagen, hier entsteht die Lesung, die hat mir sehr gut gefallen. Mache ich noch mal Werbung für deine Veranstaltungen und so weiter. Auch mit Stefan Schwarz. War klar. Ja. Bloß, du wusstest weiterhin noch nicht, wo Juchte liegt. Juchte? Nee, wo... Juchte ist ja irgendwie abhandengekommen. Ich hab's noch irgendwo auf Band, ey, und... Ist mir... Hast du denn sowas vergessen, wie du dich mit so einem kleinen Mädchen von 10 Jahren unterhältst und sie sagt, sie ist aus Juchte? Ah, und ich hab mich dann... Muss irgendwie Joachimsthal sein. Das ist, glaube ich, ein Spitzname für Joachimsthal. Ja? Ja, um dir mal vielleicht auch eine kleine Information zu geben, dass du was von mir lernst. Hartmut. Ansonsten lerne ich ja jede Menge Fremdworte von dir, da schreibe ich mir das sofort. Ja, genau, mache ich. Ja, ist aber auch hochinteressant, wa? Wartet so an Worten, jipp du, ja, Halleluja. Da kann man total glänzen mit, wa? Und die Leute verwirren und verunsichern. Hartmut, ich danke dir sehr für deinen Anruf und ich danke dir sogar für den Juchterrüffel. Ja, ja, erkundige dich mal nochmal oder hör dir mal die alten Sachen an. Ja. Bist du der Einzige, der das nicht macht, aber ich höre mir so alte Sachen schon mal ganz gern an. Na, ich hab ja, und dass du nicht mehr im Fernsehen bist, finde ich auch scheiße. Ist dann da nochmal eine Aussicht? Hast du da noch ein Angebot oder was? Ja, das dödelt sich da so irgendwie so hin oder auch nicht. Willst du euch laufen lassen? Ah. Man darf sich da um sowas nicht und bemühen. Viel ruhig so weiter schräge Musik wie die Patenbrigade. Mensch, Hartmut, du bist echt ein Mutmacher. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Okay. Tschüss. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Oh Mann, jetzt 10 vor Ende der Sendung fängt die Halloerei an. Geht doch mit H weiter. Geht mit H weiter? Na klar. Jetzt sag nicht, dass du Helmut heißt. Nein. Na? Na, Holger. Holger. Na klar. Na ja klar, natürlich. Holger. Was mich wundert, ihr habt bisher, also ich folge euch ungefähr schon so einer guten Stunde. Ja. Ihr habt Demut noch nicht thematisiert. Demut war schon. Ach, aber Mann. Demut wird ja, also jeder einzelne dieser vorversilberten Mutformen, die ich hier zum Besten gebe, wird ja nur thematisiert in persönlichen Zusammenhängen des Anrufers. Ah ja. Also Demut kann jetzt nur thematisiert werden, wenn jemand anruft und von seiner Demut spricht. Mhm. Und Holger, du klingst mir ganz ehrlich gesagt nicht so, wie wenn du demütig wärst. Nee. Oder zu Demut neigen würdest. Nee? Also im Augenblick neige ich auch nicht dazu. Ja, aber grundsätzlich neigst du schon zu Demut. Nein, grundsätzlich würde ich auch nicht sagen. Aber ihr habt schon Situationen, in welchen Situationen bist du denn demütig? Ja, das ist ganz witzig. Also wenn Kommunion. Was? Kommunion. Nein. Nee, da nicht. Da nicht. Nein. Das ist ganz witzig. Also wenn mich Frauen unheimlich faszinieren, wenn ich fasziniert bin von einer speziellen Frau, dann neige ich doch manchmal zu Demut. Das heißt, sie rückt dann gewissermaßen so in die Position der Mutter Gottes und du fällst quasi auf die Knie. Nein, also jetzt nicht Demut, nicht insofern, dass man das nur aufs Christliche bezieht, sondern ganz einfach, dass ich der Meinung bin, die Frau fasziniert mich so sehr, weil ich sie so für so übermächtig halte. Ja. Dass ich mich nicht mehr an sie rantraue. Also es ist irgendwie so ein Selbstläufer, ja. Ei, das ist natürlich ungünstig. Eben. Ja, sodass also bei dir im Grunde so eine Art Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut ist. Wenn eine Frau besonders toll ist und dir, sagen wir mal, das Glück deines Lebens sein könnte. Genau. Dann ist es von vornherein unmöglich. Ja, ich würde nicht sagen unmöglich, aber also manchmal ist es auch so, dass es denn den Übermut überschlägt, ja. Aber Demut ist doch sehr oft vorhanden. Und? Also ich setze mir meine Ansprüche immer so hoch, dass ich dann irgendwie darunter durchrutsche, sozusagen. So dass du jetzt überhaupt noch ja nicht Kontakt mit dem anderen Geschlecht hast aufnehmen können? Nein, so schlimm ist es. Das schon. Aber dann nur mit Frauen, die du verachtet hast, möglicherweise? Nein, das auch nicht. Nee, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich meine Demut sozusagen, also ich bin da über meinen Schatten gesprungen. Also bin sehr zufrieden und glücklich. Also. Ach, und das aber ohne Übermut? Oder wie hast du das gelöst, das Problem? Ach, kann sein, dass da auch Übermut dabei war. Weiß ich nicht mehr. Du hast sie zum ersten Mal gesehen, verfällst sofort in deine Demutshaltung? Mhm. Ja, und wie geht's dann weiter? Jetzt wird's ja interessant. Ja, naja, es gibt dann so eine Phase des Abwartens und des sich Kennenlernens. Mhm. Und irgendwann ist es dann so weit, dass man sich so nah gekommen ist, dass Demut eigentlich auch gar keine Rolle mehr spielt. Mhm. Das hast du jetzt leider doch sehr, sehr abstrakt beschrieben. So mögen ja 1000 Ehen zustande kommen. Ja, ich bin nicht verheiratet. Ja, oder Beziehungen, engere Beziehungen. Ja, das mag sein. Ja, da ist ja jetzt in dem Verfolg deiner Beschreibung ist ja kaum noch der demütige Ausgangspunkt zu erahnen. Naja, insofern, dass diese Phase des Abwartens ja auch teilweise ungefähr ein halbes bis ein Jahr dauern kann. Ach so, wo du dann gewissermaßen im Demutstagewerk ackerst, Tagebau ackerst und versuchst, Demut langsam abzubauen. Genau. Um zu einer halbwegs gleichberechtigten Beziehung zu kommen. Um dann nach einem Jahr mal fragen zu können, ob man nicht mal gemeinsam Kaffee trinken gehen könnte. Eigentlich albern, ne? Nee, nicht albern. Sondern das mag ja so einer Beziehung eine gewisse Intensität auch verleihen. Ja. Ja, sodass du dann im Nachhinein von dieser zeitlichen Improvisation, die du vorher, zeitlichen Investitionen, die du vorher getätigt hast, im Nachhinein dann profitierst. Ja, da profitieren ja beide von. Ja, ihr beide so ja profitiert davon. Genau. Da gratuliere ich dir. Ja, danke. Im Grunde hast du jetzt deutlich demonstriert, dass Demut Früchte tragen kann. Auf jeden Fall. Ja, wer Demut erntet, wird anbetungswürdige Frauen, wer Demut sät, wird möglicherweise anbetungswürdige Frauen ernten. Das kann so sein, ja. Danke ich dir für deinen Anruf. Ja, danke ich dir für die Sendung. Ja, bitte, gern geschehen. Ich werde ja bezahlt dafür. Ja, aber manchmal bist du nicht so gut. Also insofern, heute fand ich mich echt gut. Ja, aber das Tolle ist, ich werde auch bezahlt, wenn ich scheiße bin. Ja, das ist klasse, oder? Das ist super. Wie, ist überall so? Ja, das ist bei allen, das ist auch bei mir so. Ach so, ja, was machst du denn? Naja, ich arbeite im Gesundheitsbereich. Oh, na, da ist aber fies, wenn man da scheiße ist, oder? Naja, muss ja nicht unbedingt jeder merken. Na, nur außer der Betreffende, hä? Der wundert sich, dass auf einmal tot ist. Nicht unbedingt. Sag ich mal so, jetzt also ganz provokant. Ja, na gut, dann wollen wir das mal, da will ich gar nicht weiter nachfragen. Nachher bist du ja noch Zahnarzt. Nachher bist du vielleicht ja mein Zahnarzt. Nee, um Gottes Willen, schrecklich. Wenn es dir mal ganz, ganz schlecht geht, dann könnten wir zusammentreffen. Aber ansonsten wird wohl nicht der Fall sein. Und ich bemühe mich da doch sehr. Also. Bist nicht sauer, wenn ich sage, wir wollen uns mal lieber nicht treffen. Ja, das hoffe ich in deinem Sinne, dass wir uns nie treffen. Das ist großartig. Du hättest aber schon ein gewisses Interesse daran, meinen Radiomoderator auf dem Tisch zu haben. Nein, überhaupt nicht. Ich bin kein Fleischer oder sowas. Im Gegenteil, ich kümmere mich nur um die Leute, die da zerfleischt sind oder so. Wollen wir ganz schnell das Gespräch beenden? Was? Wollen wir ganz schnell das Gespräch beenden? Wieso denn? Ja, jetzt wird es mir zu gruselig. Jetzt wird es dir zu gruselig? Ja. Oh. Wieso denn? Hast du da Angst vor? Ja. Wieso denn? Naja, weil du sagst, du bist zwar nicht der Fleischer, aber du hast mit den Zerfleischten zu tun. Naja, sag ich mal so, wenn es einen Unfall gibt oder so. Ja, ach nee, sag mal lieber nicht so. Ach, da wird mir gleich ganz schummerig. Fahr ich nachher wieder mit 30 nach Hause. Ja, und werd möglicherweise von hinten von einem Laster gerammt. Du, der Blumentopf, der kann dir überall auf den Kopf fallen. Das stimmt, aber da mache ich mir keine Gedanken drum. Ja, aber wenn das soweit ist, das ist ja blöd, ne? Ja, wenn es soweit ist, aber wenn ich jetzt im Gedanken immer von jemandem im weißen Kittel verfolgt werde, der das Nähzeug schon dabei hat und die Knochensäge, dann ist das auch keine schöne Lebenseinstellung. Ja, man will dich ja nicht weiter zerlegen, sondern eher wieder zusammenlegen, ne? Oder zusammenpuzzeln. Das ist doch die Intention. Ja. Und du machst irgendwie so richtig Trost spendest du mir jetzt nicht. Na wieso, dir ist auch kein Blumentopf auf den Kopf gefallen. Bist du dir da so sicher? Da bin ich mir ja nicht mal sicher. Ich sag mal so, die Leute, denen ein Blumentopf auf den Kopf gefallen ist, die reden also nicht mehr so mit mir. Na gut, dann will ich mal tapfer mit dir so reden. Solange ich mit dir rede, ist mir kein Blumentopf auf den Kopf gefallen. Das ist ja super. Ja, da geht man wieder mit praktischen Lebensregeln hier aus dieser Sendung raus. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich danke dir. Und grüß die Madonna. Die Madonna? Wieso? Wie heißt denn die Madonna eigentlich? Die Madonna? Was ist jetzt? Na, die anbetungswürdige, Demut heischende Frau. Ach, es gibt da so eine, das ist ganz witzig. Die, seit ich 17 bin, verfalle ich bei dieser Frau immer wieder in Demut. Das ist ganz witzig. Und wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 26. Oh, 9 Jahre lang schon. Ja. Und die ahnt nichts davon. Ach, weißt du, das ist bei der so wie bei diesen Motten, die das Licht umschwirren, ne? Meinst aber du bist nicht das Licht, sondern die Motte, nehme ich mal an. Ich bin so eine Motte, ja. Ja. Die auch teilweise verglühen kann, ne? Oh. Ja. Halt dich fern von der. Nee, das kann ich auch wieder nicht. Also süchtig macht sie mich auch. Mensch, das Leben ist manchmal so hart und ungerecht, wa? Ja, ungerecht will ich nicht sagen. Nee, ich genieße es eigentlich. Also ich muss sagen, ich schwärme gerne und bei dieser Frau auf jeden Fall sehr gern. Ach, da bist du so ein Fernschwärmer, der sich auch in der Fernschwärme wohlfühlt? Zum Teil ja, doch. Bei dieser Frau auf jeden Fall. Weil ich sie, ich bin ihr noch nie so nah gekommen, dass ich nun der Meinung wäre, das wäre was für mich oder Mensch, so wie du die beschreibst, scheint die ja fast ein öffentliches Gut zu sein. Kann man die irgendwo mal besichtigen und selber mit ein bisschen rummotten? Ja, man kennt sie. Man kennt sie. Und ach, wer ist denn das? Ach, ich könnte es insofern thematisieren, dass sie also ab dem kommenden Freitag eine kleine Party in einem Zelt gibt. Das klingt ja wie ein BKA-Zelt. Nein, eher nicht. Aber du bist schon nah dran. Und Leute, die auch von ihr schwärmen, es sind viele männliche Wesen, die von ihr schwärmen, die wissen, wen ich meine. Und die können mich wahrscheinlich auch gut verstehen. Ah, und ich weiß es wieder nicht. Du weißt es nicht? Nee. Na, ich sage mal so MB, würde ich mal so sagen. Dann müsstest du da eigentlich drauf kommen. MB? Und wenn du sie nicht kennst, dann solltest du sie kennenlernen. Na, dann setze ich mich aber nachher gleich ins Telefonbuch, du. Tja. Ich danke dir für den Anruf. Ja, ich danke dir. Tschüss. Auch. Tschüss. Mann, Kinder, tut mir leid, ey. Jetzt ruft ihr hier alle an und die Sendung ist zu Ende. Kann ich auch nichts dafür. Wollen wir noch ein bisschen Tschüss sagen? Ist ja auch ein nettes Ritual. Hallo. Ja, hi, hör mal, das dauert ja wieder ewig. Ja, die Sendung ist zu Ende, ich wollte jetzt nur Tschüss sagen. Ja, ich bin zum Mammut geworden gerade. Gut, danke, ja. Tschüss. Mammut, das hat ja auch noch gefehlt, hallo. Ja, da hat schon jemand auf ihm, hallo. Hoch auf ihm, da. Tschüssi. Tschüssi. Ach, das ist aber nett, hallo, tschüss. Tschüss. Hallo. Tschüss. Tschüss. Ach Mann, aber schwer von KP. Hallo, tschüss. Gute Nacht, gute Nacht. Die Sendung ist zu Ende. Nacht. Ja. Hallo, schlaf schön. Landing party to Enterprise. Name us up, Scotty. Ja, das ist der rechte Zeitpunkt jetzt dafür. Tschüss. Hallo. Todesmut. Todesmut, super. Tschüss. Hallo, da noch? Todesmut. Wie bitte? Ich sag nur tschüss. Ah ja, tschüss. Hier nochmal tschüss. Ja, gut, na, mein Stichwort war Todesmut und der erste Sprecher soll auch der letzte sein, dachte ich mir mal. Hat Mut, hat Mut. Ja. Danke, tschüss. Hallo, tschüss. Hi. Tschüss. Ich hab nochmal Wechselmut. Ah, Wechselmut klingt nicht sehr überzeugend. Hallo. Tschüss, du altes Medienmammut. Tschüss. Hallo. MB ist Marlon Brando. Ja, wahrscheinlich. Ist echt eine verehrungswürdige Frau. Hallo. Hallo. Ach, eben nicht. Hallo, tschüss. Hallo, wie findest du den Anrufer, der da immer anruft, dieser kleine dumme Junge? Ah ja, so, wa? Hallo. Hallo? Ja? Du, Kuttner, der Voll hat der Hartmut das Schwert angerufen. Ja. Der will bei mir anrufen, ich bin noch wach. Gut, ich hoffe, ihr hört es. Tschüss. Nee, 52, 42, 45. Jetzt rufen die alle an bei dir, du sag noch an die Nummer. 52, 42, 45. Okay, tschüss. Tschüss. Kinder, tut mir leid, jetzt ist auch Schluss mit dem Tschüss sagen hier. Tschüss alle, die Sendung ist zu Ende. Nächsten Dienstag gibt es wieder einen Sprechfunk. Und jetzt kommt der Night Flight mit MC Lücke, der mir immer toll erzählt, welche Konzerte ich verpasst habe, indem ich hier gesessen habe und Sendung gemacht habe. Das letzte Mal war, wie gesagt, Patti Smith. Fein, fein, fein, fein. Tschüss. Night Flight.